Morning, good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. Let us continue in Philippians chapter 2, verse 6. Lasst uns mit Philipper 2, Vers 6 weitermachen. He existed in the form of God, yet he gave no thought to seizing equality with God as his supreme prize. Er existierte in der Gestalt Gottes, aber er dachte nicht daran, die Gleichheit mit Gott als seinen obersten Rang zu beanspruchen. So, remember, what is the context? Erinnere dich an den Kontext. The context is that we are supposed to have the same mindset, the same attitude as Jesus. Dass wir alle die gleiche Mentalität und Haltung haben wie Jesus. And this is supposed to motivate us. That's what Paul said in the previous verse. Und dies soll uns motivieren. So sagt Paulus es im vorigen Vers. So now he's explaining what that actually means. Jetzt erklärt er, was das bedeutet. I have come to love Philippians 2 and 3 so deeply. Ich habe Philipper 2 und 3 so sehr lieben gelernt. But I've never really studied it through in the Passion, which is wonderful for me now. Aber ich habe es nie in der Passion studiert, was es für mich jetzt so wunderbar macht. So, you are supposed to be motivated by this attitude. Du solltest also von dieser Haltung motiviert werden. That Jesus, he actually was in the form of God. Jesus, der die Gestalt Gottes hatte. That means from all eternity on he was God. Was bedeutet, dass er von Ewigkeit her Gott war. And he did not think it important. Hielt es nicht für wichtig. To hold on to his equality with God. An dieser Gleichheit mit Gott festzuhalten. Now this is difficult to understand for some people. That's why I'm going to explain it to you easily. Das ist für manchmal schwer zu verstehen. Deshalb werde ich es leicht verständlich erklären. Basically what Paul is saying, Jesus was God from all eternity. Paulus sagt, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war. And when the Father decided that it would be good for Jesus to come on this earth. Und als der Vater beschloss, dass es gut wäre, wenn Jesus auf diese Erde kommt. And walk in a human body completely limited. Um völlig limitiert in einem menschlichen Körper zu leben. Jesus never even thought about not doing this. Da dachte Jesus nie darüber nach, das nicht zu tun. He gave no thought to insist on his equality with God. Er verschwendete keinen Gedanken daran, auf seine Gleichheit mit Gott zu bestehen. So look. Siehst du? Jesus did not fight for position. Jesus kämpfte nicht um seine Stellung. And the Bible literally says this should be our attitude that motivates us. Und die Bibel sagt, dass das unsere Einstellung sein sollte, die uns motiviert. When I look among so many Christians today, wenn ich mich heute unter etlichen Christen umschaue, how they fight for position, I think, didn't you learn from Jesus? Die um eine Stellung bekämpfen, da frage ich mich, ob sie nicht von Jesus gelernt haben. Now look, I expect the world to act like this. Von der Welt erwarte ich so zu agieren. Of course, it's the world, it's a different system. Es ist ja die Welt, das ist ein anderes System. It's motivated by completely different things. Das von völlig anderen Dingen angetrieben wird. But we Christians should never be motivated by desire for position. Aber wir Christen sollten niemals vom Wunsch nach irgendeiner Position angetrieben werden. Think how many people fight for position. Überleg mal, wie viele Leute um irgendeine Position kämpfen. And I'm not even only talking inside of the church. Und ich meine nicht mal nur innerhalb der Gemeinde. Although it is inside of the church too. Obwohl es dort auch der Fall ist. But just among Christians. Sondern allgemein Christen. They get into some job and they fight the way to the top to get a better and better position. In ihrem Job kämpfen sie sich nach oben, um eine immer bessere Position zu bekommen. Jesus showed us that position is never what his heart was after. Jesus zeigte uns, dass sich in seinem Herzen nicht um Position dreht. I'm very thankful to God. Ich bin Gott sehr dankbar. That at large all of the people that work with us in Brazilian Kids Care, the EPS and the ministry. Dass im Großen und Ganzen alle, die mit uns arbeiten bei Brazilian Kids Care, der EPS und so weiter. That people are not fighting for position. Nicht um Positionen kämpfen. They have a heart to serve. Sie haben ein dienendes Herz. You know, and Jesus made it very, very clear. Jesus machte sehr deutlich. The one who wants the highest position has to make himself the servant of everybody. Wer die höchste Position will, muss der Diener aller sein. And I have literally learned this from Jesus in my late teenage years. Ich habe das von Jesus in meinen späten Teenagerjahren gelernt. When I began to fall in love with this passion. Als ich mich in diese Leidenschaft verliebte. And when I developed an attitude to serve wherever I go. Und die Einstellung entwickelte. entwickelte, zu dienen, wo immer ich hinkomme. You know, it was just a couple of weeks ago somebody said to me. Vor ein paar Wochen sagte jemand zu mir. Because it was a person from another country. Jemand aus einem anderen Land. Because this person has such an incredible servant heart. Mit einem unglaublich dienenden Herzen. And you know, I was just so grateful. I mean, I expressed deep gratitude. Ich hatte einfach tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. And this person said something to me that I wasn't even aware of, because to me it's just natural. Und diese Person sagte etwas, das mir gar nicht bewusst war, weil es für mich normal ist. This person said, you know, Reinhard, I've heard from somebody. Sie sagte, weißt du, Reinhard, ich habe jemand sagen gehört. I've learned to be a servant from Jesus. Ich habe von Jesus gelernt, ein Diener zu sein. Which this person heard me say many times. Denn sie hatte mich das öfter sagen gehört. So she quoted my own message back to me. Also zitierte sie mir mich selbst. And she said, and I've learned it from Jesus too. Und sie sagte, ich habe es auch von Jesus gelernt. It is an impossibility. Es ist unmöglich. For anybody to say, I know Jesus and I'm intimate with Jesus. Dass jemand sagt, ich kenne Jesus und lebe innig mit ihm. And is still trying to hold on or fight for position. Und immer noch an Positionen festzuhalten oder darum zu kämpfen. That's what Paul said. Your motivation should be the same attitude that Jesus had. Deshalb sagt Paulus, dass wir die gleiche Motivation haben sollten wie Jesus. He gave no thought to remain in his position. Er verschwendete keinen Gedanken daran, in seiner Position zu bleiben. So do a little heart inventory today. Mach also heute eine kleine Herzensinventur. Is there a desire for position in your heart? Gibt es in deinem Herz den Wunsch nach Positionen? If there is a desire for you to get higher and higher and higher in position, you have not yet learned from Jesus. Wenn du den Wunsch hast, immer höhere Positionen zu erreichen, dann hast du noch nicht von Jesus gelernt. So let's become people. Lass uns zu Menschen werden. Who learn from Jesus because we choose to have the same attitude. Die von Jesus lernen, weil wir uns entscheiden, die gleiche Haltung zu haben. The attitude of give no thought to position. Die Einstellung, keinen Gedanken an Positionen zu verschwenden. You know, once you understand this, life becomes very free for you. Sobald du das verstehst, wird dein Leben sehr befreit sein. Because if you don't need position, you never need to defend position. Denn wenn du keine Position brauchst, musst du sie auch nicht verteidigen. You never have to fight to have position. Du musst niemals darum kämpfen. You just live to serve. Du lebst einfach, um zu dienen. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.